Dies sind die Worte von Jesaja. Er war der Sohn von Amoz. Er sah sie für Juda und Jerusalem. Das war zur Zeit der Könige Usia, Jotham, Ahas und Hiskia. Zweiter hört zu, Himmel und Erde. Gott hat gesprochen. Ich habe Kinder großgezogen. Aber sie waren böse zu mir. Dritter, ein Stier kennt seinen Herrn. Ein Esel kennt seinen Futterplatz. Aber Israel kennt mich nicht. Mein Volk versteht nicht. Vierter, dieses Volk hat viel Sünde. Sie sind böse Kinder. Sie haben Gott verlassen. Sie haben sich von ihm abgewandt. Fünfter, wo kann man euch noch schlagen? Ihr macht immer weiter Fehler. Euer ganzer Kopf ist krank. Euer ganzes Herz ist schwach. Sechster, von Kopf bis Fuß ist nichts gesund. Ihr habt Wunden und Schläge. Niemand hat sie gereinigt oder verbunden. Siebter, euer Land ist leer. Eure Städte sind verbrannt. Fremde essen von euren Feldern. Es ist wie eine Wüste, wie Sodom. Achter, nur Zion ist übrig geblieben. Es ist wie eine kleine Hütte im Weinberg. Es ist wie eine Stadt unter Belagerung. Neunter, wenn Gott uns nicht einen Rest gelassen hätte, dann wären wir wie Sodom. Wir wären wie Gomorra. Zehnter, hört das Wort von Gott, ihr Führer von Sodom. Hört auf die Lehre unseres Gottes, ihr Leute von Gomorra. Elfter, Gott sagt, was soll ich mit euren vielen Opfern? Ich habe genug davon. Ich mag das Blut von Tieren nicht. Zwölfter, ihr kommt, um vor mir zu sein. Wer hat gesagt, dass ihr meine Vorhöfe zertreten sollt? Dreizehnter, bringt keine nutzlosen Gaben mehr. Ich mag eure Opfer nicht. Ihr feiert Neumonde und Sabbate. Ihr ruft Versammlungen aus. Ich kann das nicht ertragen. Ihr tut Böses und feiert Feste. Vierzehnter, ich mag eure Feste nicht. Sie sind eine Last für mich. Ich bin müde, sie zu tragen. Fünfzehnter, wenn ihr eure Hände ausstreckt, sehe ich euch nicht an. Auch wenn ihr viel betet, höre ich euch nicht. Eure Hände sind voller Blut. Sechzehnter, wascht euch, macht euch rein. Hört auf, Böses zu tun. Ich will eure bösen Taten nicht sehen. Siebzehnter, lernt, Gutes zu tun. Sucht Gerechtigkeit. Helft den Unterdrückten. Helft Waisen und Witwen. Achtzehnter, Gott sagt, kommt, wir wollen reden. Wenn eure Sünden rot sind, werden sie weiß wie Schnee. Wenn sie rot wie Purpur sind, werden sie wie Wolle. Neunzehnter, wenn ihr hören wollt und gehorcht, dann esst ihr das Gute vom Land. Zwanzigster, aber wenn ihr nicht wollt. Und wenn ihr nicht gehorcht. Dann werdet ihr durch das Schwert sterben. Gott hat es gesagt. 21. Die treue Stadt ist schlecht geworden. Sie war voller Recht. Jetzt ist sie voller Mörder. 22. Dein Silber ist wie Blei. Dein guter Wein ist mit Wasser gemischt. 23. Deine Führer sind untreu. Sie sind Freunde von Dieben. Sie lieben Geschenke und Geld. Sie helfen Waisen und Witwen nicht. 24. Darum sagt der Herr, der starke Gott Israels, ich werde meine Feinde bestrafen. Ich werde Rache nehmen. 25. Ich werde meine Hand gegen dich richten. Ich werde alles Schlechte in dir entfernen. Ich werde alles Blei entfernen. 26. Ich mache deine Richter wieder gut, wie früher. Deine Berater werden wieder gut sein. Dann nennt man dich Stadt der Gerechtigkeit. 27. Zion wird durch Recht gerettet. Die Menschen, die umkehren, werden durch Gerechtigkeit gerettet. 28. Aber die Rebellen und Sünder werden zerstört. Wer Gott verlässt, wird sterben. 29. Ihr habt Bäumen vertraut. Das wird euch Schande bringen. Ihr habt Gärten geliebt. Dafür werdet ihr euch schämen. 30. Ihr werdet wie ein Baum sein, dessen Blätter welk sind. Ihr werdet wie ein Garten sein, der kein Wasser hat. 31. Die starken Leute werden wie trockenes Material. Ihre Taten werden wie Funken. Alles wird zusammenbrennen. Niemand kann es löschen.